1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Abend ein festes Thema und das Thema heißt Umgang mit Toten. Und ich möchte euch fragen, welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit verstorbenen Menschen schon gemacht? Habt ihr Totenwache gehalten? Habt ihr schon mal einen Toten angefasst? Habt ihr vielleicht unvorbereitet eine Leiche gesehen bei einer Katastrophe oder bei einem Unfall? Oder welche Totenrituale habt ihr zum Beispiel in einer anderen Kultur schon miterlebt? Wenn ihr euch gerne mit mir über dieses Thema unterhalten wollt, Umgang mit Toten, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Maria und Maria ist 63 Jahre alt. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Schön, dass ich dich mal wieder sprechen kann. Ja, Einigen Jahren mal miteinander gesprochen. Ah, dann freut es mich auch, dass du wieder bei uns bist. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Ja. Wir haben damals unter anderem über meinen Mann gesprochen, von dem ich mich getrennt hatte. Das war aber nicht das Thema der Sendung damals. Aber du hast dich heute zu diesem Thema gemeldet. Ich habe mich heute zu diesem Thema gemeldet. Ja. Ich hatte mich vor 8 Jahren von meinem Mann getrennt. Das heißt, ich hatte mir eine andere Wohnung genommen und bin in einen Nachbarort gezogen. Habe aber immer Verbindung zu ihm gehalten. Wir haben uns praktisch jeden Tag gesehen. Wir haben vieles gemeinsam unternommen. Wir haben 2 Kinder, erwachsene Kinder. Und ich finde, man ist und bleibt eine Familie. Und man muss nicht im Streit auseinandergehen. Ja. Zumal wir uns auch niemals scheiden lassen wollten. Wie lange wart ihr denn verheiratet? Verheiratet waren wir, ja, wir wären jetzt 43 Jahre. Du bist dann in einen anderen Ort gezogen? Ich bin in einen anderen Ort gezogen. Und dann? Und ja, wie gesagt, ich bin jeden Tag bei ihm gewesen. Und im vorigen Jahr, am 5. Mai, sie hatte mein Mann mich abends angerufen, da unsere Katze krank wohl war und ich mit ihr zum Tierarzt sollte. Das habe ich gemacht. Und wie ich wiederkam, fragte er, ob ich Hunger hätte. Ich sagte, klar, ja, dann können wir ja grillen. Da es aber da schon abends 8:30 war, habe ich wenig Sinn darin gesehen und habe gesagt, ehe wir fertig sind, ist es 10 Uhr, das hat keinen Zweck. Ich sage, lass uns morgen grillen. Ja gut, gute Idee. Dann kommst du morgen, ruf mich aber vorher an. Und das habe ich dann auch versucht am nächsten Tag. Ja. Ach, als ich ging, waren seine letzten Worte, ich sollte doch zurückkommen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, dann mach bitte eine Paartherapie mit mir. Ich sage, dann kann man darüber sprechen, denn wenn ich so zurückkomme, hat das keinen Sinn. Ja. Dann ist man ganz schnell wieder im alten Fahrwasser. Ja. Das wollte er aber nicht und naja, so bin ich dann halt gegangen. Ja. Am nächsten Tag habe ich dann versucht, ihn zu erreichen und er ging nicht ans Telefon. Kannte ich aber auch, er konnte manchmal ein bisschen eigenartig sein. Wenn er nicht wollte, wollte er halt nicht. Ich habe dann versucht, das zu akzeptieren, eigentlich das erste Mal. Bin also nicht gefahren, habe bis nachts 12 Uhr versucht, ihn zu erreichen. Er ging nicht ans Telefon und dann am nächsten Morgen habe ich es früh wieder versucht. Er kam immer noch nicht dran. Aber da wurdest du schon etwas nachdenklich. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Was? Ich habe dann die Nachbarin angerufen und die ging dann rüber und schellte. Und die meinte nur, du, der ist nicht da, der ist bestimmt weggefahren. Ich sage mit Sicherheit nicht, ich komme. Ich habe mich dann halt fertig gemacht. Ja, du hattest einen Schlüssel? Natürlich, ich habe immer den Schlüssel von unserem Haus gehabt. Wie gesagt, ich bin ja auch immer jeden Tag bei ihm gewesen. Ja, ja. So, und dann bist du hingefahren? Und dann bin ich hingefahren. Komischerweise unterwegs, was ich noch nie gemacht hat, habe ich angehalten, habe meinem Sohn eine SMS geschrieben. Bitte melde dich dringend, weil er nicht ans Telefon kam, bin auf dem Weg nach zu Hause. Ja, so, und wie ich die SMS geschickt habe, habe ich gedacht, spinnst du fährst jeden Tag dahin, warum schreibst du ihm das? Naja, ich bin dann eben nach Haus gefahren und habe dann geschellt. Natürlich machte keiner auf. Ich bin dann reingegangen, kam ins Wohnzimmer. Der Fernseher lief, das Wohnzimmer lag Schreibzeug. Er hatte da wohl was geschrieben und die Terrassentür war auf. Der herrliche Sonnenschein war, habe ich angenommen. Er ist im Garten. Ich dachte noch, naja, schönes Wetter. Komm raus. Natürlich saß er nicht im Garten. Ja. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Da dachte ich erst, naja, er hat heute Nacht durchgemacht, hat sich jetzt hingelegt. Ja. Mache die Schlafzimmertür auf und stand dann vor meinem Mann, der tot war. Er lag im Bett? Er lag im Bett. Es war eigentlich im ersten Moment kein schöner Anblick. Sein Gesicht war ganz schwarz und glänzte, als wenn er sich mit Schuhcreme eingerieben hätte. Und wie kam das? Er ist innerlich verblutet und er hat nachher wohl Blut erbrochen, das so mit, ja, durch die letzte Luft im Magen war, nehme ich an. Ich hatte mit dem Amtsarzt darüber gesprochen. Du heißt ja unser Thema Umgang mit Toten, Marie. Mit Toten. Was hast du dann mit deinem verstorbenen Ehemann, was hast du getan? Wie hast du dich verhalten? Im ersten Moment hatte ich den Drang rauszulaufen und die Polizei zu rufen oder den Krankenwagen zu rufen. Aber durch andere Erlebnisse, wenn jemand gestorben ist, wusste ich, dann habe ich nie wieder Gelegenheit, mit meinem Mann zu sprechen. Ja, und auch in einer Intimität zu nehmen. Genau, ganz alleine zu sein. Und die ganze Sache im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Ja. Du warst ja ganz hundertprozentig sicher, dass er verstorben war und dass ein Krankenwagen sowieso nicht mehr helfen würde können. Ich habe das sofort gesehen. Der erste Gedanke war zwar, was macht er für ein Blödsinn, aber dann wusste ich, er ist tot. So, jetzt hast du den Krankenwagen noch nicht angerufen. Was hast du genau getan? Ich bin erst mal stehen geblieben. Ich habe ihn mir angesehen, ganz genau. Ich habe an viele Sachen gedacht, die unser Leben betrafen, unser Zusammenleben. Bist du stehen geblieben an dem Bett? Ich bin stehen geblieben am Bett. Ja. Und da mir das Gesicht aber da sehr fremd und auch erschreckend aussah, bin ich seitlich an das Bett getreten, dass ich ihn vom Profil sehen konnte. Immer noch im Stehen, du hast dich nicht hingesetzt? Nein, ich habe mich nicht hingesetzt. Ich bin stehen geblieben, ich habe ihn mir ganz ruhig angesehen und je länger ich ihn mir da ansah, desto vertrauter wurde er mir und dann war es mein Mann. Wie lange hast du dann alleine mit ihm verbracht? Ich weiß es nicht, es war aber eine lange Zeit. Reden wir von einer Stunde, zwei Stunden? Nein, so lange nicht. Aber ich schätze, eine halbe Stunde war es schon. In dieser halben Stunde, bist du dann stehen geblieben oder hast du dich neben ihn gesetzt? Ich bin stehen geblieben und habe ihn mir angesehen und habe auch mit ihm gesprochen. Mir sind ganz viele Gedanken auch durch den Kopf gegangen. Was hast du zu ihm gesagt? Angefangen von über schöne Zeiten. Und auch über meine Trauer und auch über meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen wütend, dass er mich jetzt so plötzlich alleine gelassen hatte. Es waren ja noch so viele Sachen auch, die man eigentlich klären wollte oder die man klären musste. Hast du in dieser Zeit, als du ganz alleine in dieser besonderen Situation mit deinem verstorbenen Mann warst, hast du da auch geweint? Nein. Nein, du hast... Ich habe eigentlich die ganze Zeit noch nicht richtig geweint. Kam denn dann dein Sohn bald? Der kam, aber der rief dann an und dann habe ich ihm gesagt, er kam dann, da war aber dann schon die Polizei und der Krankenwagen da. Da meldete er sich. Was würdest du sagen, was ist das für dich Einprägsamste, was du aus dieser halben Stunde, sagen wir mal, es war eine halbe Stunde, jetzt in Erinnerung behalten hast? Dass ich mich in Ruhe von ihm auch verabschieden konnte, dass ich etwas abschließen konnte. Einen langen Abschnitt unseres Lebens. Hast du ihn auch nochmal angefasst? Nein, ich habe ihn aber nochmal von vorne gesehen. Ja. Ich habe ihm ins Gesicht gesehen und habe gesehen, dass seine Augen offen waren, aber das Gesicht war ganz friedlich. Hast du die Augen offen gelassen oder hast du sie ihm geschlossen? Ich hatte keine Gelegenheit, das zu machen, da die Ärztin neben mir war. Ich habe ihr Licht gemacht, sie fand den Lichtschalter nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe das gemacht. Ja. Und habe dann auch gesehen, dass er wirklich ganz ruhig eingeschlafen war. Du sagst Lichtschalter, aber während du alleine mit ihm warst, war das Zimmer ja hell. Ja. Ja. damit man das richtig versteht, ja. Mhm. Ja, ja, die Ärztin hatte nur, um zu sehen, sie wollte ja nun auch untersuchen. Noch genauer hingucken, ja, ja. Ist klar. Mhm. Hast du denn deinen Mann Maria später beim Bestatter, wenn er da vielleicht aufgebahrt war, auch nochmal gesehen? Nein. Der Abschied hat da stattgefunden. Der hat nur da stattgefunden. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich nicht im ersten Impuls der Panik rausgelaufen bin. Das kann ich sehr gut verstehen, dass du das so gemacht hast. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr richtig war und für dich, für dein Leben die richtige Entscheidung war. So hast du dich verabschieden können. Ich habe mich verabschieden können, bitte? Sonst wäre er weg gewesen und da wären fremde Leute gekommen. Hätte nie wieder die Gelegenheit. Ja, ja. Ich hätte mich so vieles gefragt. Ja. So konnte ich mir das alles ansehen und konnte das einordnen. Und nachdem ich ein Gespräch mit dem Amtsarzt hatte, habe ich auch gewusst, dass ich es richtig gemacht habe. Mhm. Und ich hätte nie wieder Gelegenheit gehabt. Ja. Und ich möchte noch was sagen. Ja. Ich habe zum Glück haben wir uns vorher mal unterhalten über Bestattungen, wie man sich die eigene Bestattung denkt oder was man möchte. Und da hat er mir gesagt, dass er eine Seebestattung möchte. Ach, und so ist es dann auch gekommen. Und ich bin ganz eigentlich richtig glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich seinen letzten Willen erfüllt habe. Das ist ein guter Hinweis, dass man das wirklich auch immer vorher besprechen sollte, auch wenn man jung und gesund ist, weil es kann zu jeder Zeit eintreffen. Genau. Und dann ist es für die Hinterbliebenen sehr wichtig zu wissen, was der Wunsch des Verstorbenen dann war. Das war für mich eine ganz große Beruhigung, zu wissen, dass wir seinen Wunsch erfüllt haben. Liebe Maria, ich danke dir sehr, dass du uns von diesem doch für dich auch sehr intimen Erlebnis erzählt hast. Und ich glaube, wie gesagt, dass du das sehr richtig gemacht hast und dass alles so dann gut gelaufen ist. Wünsche dir... Wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, das Letzte, was mir eigentlich gezeigt hat, dass ich jetzt ganz gut auch mit solchen Sachen umgehen kann, ich bin in der letzten Woche von Österreich gekommen und habe im Zug gesessen und in unserem Abteil ist plötzlich ein Mensch gestorben. Mhm. Und es hat mich natürlich sehr berührt, aber ich habe keine Panik gekriegt und ich bin nicht so, so durcheinander gewesen wie andere. So, Maria. Es hat mir geholfen. Das glaube ich. Ich danke dir nochmals für den Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute, Maria. Dir weiterhin alles Gute und deinem Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, falls ihr zugeschaltet haben solltet gerade, unser Thema heute Nacht heißt Umgang mit Toten und ich möchte gerne mich mit euch unterhalten über eure Erfahrungen mit toten Menschen. Welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit toten Menschen gesammelt? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Anke und Anke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Anke. Ja, guten Morgen. Hallo, Anke. Ja, ich habe gerade so ein bisschen noch zugehört, was die Maria gesagt hat. Und ja, ich finde also unseren Umgang und den normalen Umgang mit Toten irgendwie eigenartig. Also, was meinst du mit unser? Ja, in unserer Kultur. Also es hat sich ja so eingebürgert. Ja, man gibt das an Beerdigungsunternehmer ab, die waschen die Toten, die machen die Toten fertig und... Ja, ich denke, wir nehmen uns da auch so eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Hast du andere Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Also meine Mutter ist vor 7 Jahren gestorben und da war ich auch dabei. Und ja, also die war der zerfressen von Krebs und hatte so Blut erbrochen noch während des Sterbens. Und ja, ich wollte sie gerne eigentlich zusammen am nächsten Morgen mit der Sozialstation umziehen. Und aber die wollten mir nicht dabei helfen. Die haben gesagt, der ist der Beerdigungsunternehmer zuständig. Also die Mutter ist im Krankenhaus gestorben? Nee, zu Hause. Ach, zu Hause. Zu Hause, ja. Und also ein Pflegedienst hat sie betreut. Aber ja. Und du wolltest zusammen mit jemandem vom Pflegedienst sie am nächsten Morgen neu anziehen? Ja, ich hatte ihr schon also das Nachthemd runtergeschnitten, weil das war alles blutig. Ja. Ja, und das Blut so aus dem Mundwinkel... gemacht. Also ich fand es einfach total unwürdig, sie so aus dem Haus gehen zu lassen. Ja. Gab es denn niemanden aus der Familie, der dir hätte helfen können dabei? Nee, also meine Mutter lebte 300 Kilometer entfernt und Familie ist da kaum noch gewesen und ja, sie ist auch nachts gestorben und dann... War also, sonst jemand dabei? Nee, ich war mit ihr alleine. Sie ist in der Nacht gestorben? Ja. Um wie viel Uhr? Morgens um 20 nach 2 so ungefähr. 20 nach 2. Mhm. Und dann hast du auch die ganze Nacht mit deiner verstorbenen Mutter in der Wohnung verbracht? Ja, ich hab sie also erstmal so notdürftig gewaschen, hab dir dann so ein Unterhemd angezogen, das habe ich alleine noch geschafft. Lass mich mal unterbrechen. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr, sehr einschneidende Situation. Du bist alleine mit deiner schwerstkranken Mutter, die in ihrem Sterbeprozess noch Blut erbricht, wie du gerade sagst. Ja. Und dann um zwei, ungefähr halb zwei, stirbt die alte Frau. In dem Moment, als sie dann gestorben war, was hast du da getan? Ja, also ich war einerseits war ich froh, dass sie es geschafft hat. War sie denn bis zum Schluss bei Bewusstsein? So in einem Dämmerzustand. Sie hat noch versucht, sich ein paar Mal aufzurichten. Ja. Also was ich jetzt nicht gesagt habe, ist, sie hat ungefähr 40 Minuten vorher Morphin gespritzt bekommen vom Notarzt. Ach so. Mhm. Ja, das heißt, da war sie schon so ein bisschen abgedämpft. Ja. Nochmal die Frage, nun war die Mutter gerade verstorben. Was macht man da? Ja, du bist alleine in tiefer Nacht in der Wohnung. Was ist dann? Ich habe überlegt, was machst du jetzt? Also es war schon so eine Panik, auch unruhig und aber irgendwie war dann für mich so klar irgendwie, also ich will sie nicht so unwürdig aus dem Haus lassen. Hast du denn, das kann ich verstehen, hast du denn erstmal vielleicht auch mal eine Weile einfach nur still neben ihr gesessen oder hast du direkt versucht, sie zu waschen und etwas schöner zurechtzumachen? Ja, ich habe erstmal so das Blut aus dem Mundwinkel gewischt, die Augen richtig zugemacht und so und habe dann eine Weile da gesessen und dann habe ich aber gedacht, also nee, so kannst du das nicht lassen irgendwie. Mhm, aber alleine schafft man das nicht, einen toten Menschen dann, zumindest wenn man nicht geübt ist, schafft man das nicht. Dann kam man am anderen Morgen, um wie viel Uhr kam dann jemand? Ich habe dann den Arzt angerufen, ihren Hausarzt, der brauchte dann ja auch einen Totenschein und so weiter. Ja, und dann, als ich das hatte, dann die Sozialstation, aber die haben das einfach abgelehnt. Ja, wann kamen die dann, wie viel Uhr? Die kamen gar nicht. Ach, die kamen gar nicht? Nee, ich musste dann den Beerdigungsunternehmer anrufen und der hat sie dann mitgenommen. Ach so, das heißt, wann wurde deine verstorbene Mutter dann abgeholt, nachdem sie um zwei verstorben war? Ja, so gegen 9 oder so. Ah ja. Und da kam nur einmal nochmal der Arzt und hat den Tod bestätigt? Ja. Und ansonsten warst du die ganze Zeit alleine mit ihr? Ja. Du hast sie ein bisschen sauber gemacht, hast du gesagt. Dennoch sind das ja viele, viele Stunden. Was hast du in diesen vielen Stunden getan in der Wohnung? Ja, ich habe da gesessen, habe mir Tee gekocht, habe eine Kerze angemacht und... Hm. Hast du geweint? Ja, auch natürlich. Hm. Sicher, War dir, manch einer mag sich vielleicht denken, wenn er so etwas hört, oh, das ist eine gruselige Situation, da liegt eine Tote in der Nacht in der Wohnung. War das für dich gruselig? Moment, ich muss mal kuschen. Kleinen Moment. Nee, gruselig war es nicht. Überhaupt nicht, weil es deine Mutter war. Ja. Das ist nicht gruselig, genau. Hm. Du hast gerade gesagt, du hast zwei Erfahrungen gemacht. Ja, mein Lebensgefährte ist vor 2,5 Jahren gestorben, zu Hause. Hm. Und der lag also 24 Stunden fast hier im Wohnzimmer. Wie alt ist dein Lebensgefährte geworden? Ja, der war 74, als er gestorben ist. 74? Hm. Plötzlich verstorben? Nee, Krebs und auch lange, also... Ein halbes Jahr so richtig, also war er Pflegefall. Ja, und er lag dann 24 Stunden im Wohnzimmer. Ja. Wie kam das? Er war Schweizer und wollte auch in der Schweiz beerdigt werden. Hm. Und jetzt musste der Beerdigungsunternehmer, der ist informiert worden, der musste natürlich erstmal mit dem Leichenwagen dann die fast 6 Stunden kommen und auch alle möglichen Sachen noch besorgen. Verstehe, dann zieht sich das in die Länge. Ja, und das heißt, der konnte erst am nächsten Morgen dann de facto losfahren. Also mein Lebensgefährte ist so gegen 1 gestorben mittags. Und da war ich aber nicht alleine, sondern da war meine Freundin, die ist Ärztin dabei und jemand vom Hospizdienst. Mhm. Und der ist so langsam so weggedämmert. Mhm. Warst du denn mit deinem Lebensgefährten irgendwann zwischendurch auch mal ganz alleine, als er verstorben war? Ja. Das schon. Mhm. Ja. Das heißt, du hast zwei heftige Erfahrungen in der letzten Zeit machen müssen. Ja. Und du sagtest am Anfang, unser Umgang mit Toten und mit Tod findest du eigentlich nicht gut. Ja. Sag's noch ein bisschen konkreter jetzt, vielleicht auch im Hinblick auf deine Erfahrung. Ja, also ich habe gemerkt, so dass dieses Abschiednehmen, also bei meinem Lebensgefährten war es ja ein friedlicher Tod und ich war nicht alleine. Und so auch, ich habe den anderen nachher auch mit eingesagt, ja, weil der Beerdigungsunternehmer kam alleine. Mhm. Und also wir mussten dann auch mit anpacken. Mhm. Und ja, es macht irgendwie auch klar, dass derjenige wirklich tot ist. Mhm. Ja, weil sich so jemand ja auch verändert. Ja, natürlich. Ja. Aber andererseits, Anke, hast du ja zweimal so schon die Gelegenheit gehabt, dich von den Menschen, die du sehr geliebt hast, zu verabschieden. Das ist ja noch etwas anderes, als wenn jemand im Krankenhaus stirbt und er sofort dann weggeschafft wird in den Kühlraum und dann zum Bestatter und man kriegt gar nicht mehr mit, wo der Leichnam ist. Bei dir war das ja anders. Du konntest dich von deiner Mama verabschieden und von deinem Freund auch. Ja. Insofern warst du ja noch näher an der Realisierung dessen dran, nämlich dass die Menschen tot sind. Also wenn die, ich sag's jetzt mal so, wie es oft leider passiert, wenn die Toten so ganz schnell entsorgt werden. Ja, so war es bei meinem Vater, also der schon ganz lange her, über 20 Jahre. Und da konnte ich das auch nicht ertragen, da war ich auch noch jung, ja, dass er da zu Hause, also damals im Bett lag. Und aber ich glaube einfach, also wir sind da irgendwie auch von entfremdet, ja. Es gibt da eine Gruppe, die Beerdigungsunternehmer, die machen das. Und so, wir haben da irgendwie nichts mehr mit zu tun, ja. So Totenwache wird ja auch nicht mehr gehalten normalerweise oder ganz, ganz selten, ne? Wobei ich glaube, dass da auch ein Veränderungsprozess im Gange ist. Also diese reine Entsorgungsmentalität, wie sie vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren gang und gäbe war. Ich erinnere mich daran, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, ich habe früher im Krankenhaus Zivildienst gemacht und da wurden die Sterbenden schnell, wenn es ernst wurde, wurden die ins Badezimmer geschoben, damit das bloß niemand mitbekommt, dass da jemand stirbt. Und dann haben die armen Menschen in diesen schrecklich gekachelten Räumen gelegen und sind gestorben. Und dann kam ganz schnell jemand vom Rettungsdienst und hat dann mit so einer Zinkbare, die in den Keller geschafft, die Toten. Das habe ich ganz tief in Erinnerung und fand es ganz, ganz schlimm. Das ist heute ja doch schon anders. Es gibt ja eine Bewusstseinsentwicklung. Aber du hast natürlich jetzt zwei einschneidende Erfahrungen gemacht und hast insofern halt daraus auch so deine Schlüsse jetzt gezogen. Ja. Ja, also ich wird das auch immer wieder machen. Also sowohl halt dabei sein, auch wenn jemand stirbt. Ja. Na gut, bei meiner Mutter war es jetzt irgendwie nicht so schön, aber bei meinem Lebensgefährten, es war wirklich so ein Weggleiten, also so ein Tod. Mhm. Wie man sich ihn eigentlich auch, jetzt meine Güte, er hat vorher stark gelitten, Schmerzen gehabt und so, aber er ist so weggedämmert. Mhm. Ja, und das war eigentlich ohne irgendwie ein Zucken oder irgendwas. Und das war eigentlich eine sehr, wie soll ich sagen, fast friedvolle Erfahrung. Ja. Liebe Anke, ich danke auch dir, dass du uns das erzählt hast und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön, Domian. Auf Wiederhören, Anke. Ja. Tschüss. Tschüss. Carmen, 56, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Carmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das legt sich gleich. Das legt sich ganz schnell. Ja, ich wollte eigentlich davon erzählen, wie ich mit dem Tod meines Kindes umgegangen bin vor 13 Jahren. Wie alt ist dein Kind geworden? Sechs Jahre. Vor 13 Jahren, da bist du spät Mutter geworden. Ja, ich bin spät. Ja. Ja, und die ist am meine Tochter ist Lea und die ist am Reihe-Syndrom gestorben. Was ist das? Erklärst du es uns mal? Ja, das ist, es fängt an mit Erbrechen und Durchfällen. Das hatte sie eine Woche gehabt. War vorher ganz gesund? Die war eigentlich ganz gesund und wir waren auch immer in ärztlicher Behandlung und dann hat sich der Fall so zugespitzt, dass sie eben halt nachts anfing, so ein bisschen ins Delirium zu fallen. Mhm. Also ich wollte jetzt nochmal sagen, dieses Reihe-Syndrom tritt nach Virusinfektionen auf oder nach einem Medikament, das jetzt unter dem Namen ASS bekannt ist. Mhm. Und Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren sind da besonders gefährdet. Ja. So, jetzt hatte sie diese Erkrankung, aber du wusstest gar nicht, dass sie diese Erkrankung hat? Nein, das hat der Arzt, wir waren also den Abend vorher noch beim Kinderarzt und auch der hat es nicht festgestellt. Mhm. Und das geht dann so schnell, dass das innerhalb, also wir sind um 7 im Krankenhaus gewesen. Ach. Und sie kam sofort auf die Intensivstation. Und ein paar Tage vorher war sie noch fit? Ja, sie hatte immer die ganze Woche lang immer diese Übelkeit, dieses Erbrechen, Durchfälle und so. Mhm. Und wir sind dann immer zum Arzt gefahren, alle 2 Tage. Ja. Und der Arzt hat gesagt, naja, wenn sie nicht zur Toilette geht, dann sollten wir noch mal ins Krankenhaus fahren. Aber das war alles so... So, und dann seid ihr an diesem besagten Abend, wo du gerade warst, seid ihr ins Krankenhaus gefahren? Nee, wir waren abends bei dem Arzt und in der Nacht, sie hat dann bei uns im Bett geschlafen, fing sie an zu fantasieren. Mhm. Und dann haben wir sie geschnappt und sind ins Krankenhaus gefahren, kamen da um 7 Uhr an und wie gesagt, sie kam sofort auf die Intensivstation. Also haben die schon kapiert, dass es ernst ist? Ja, und um 9 Uhr hat sie mir gesagt, dass sie sterben muss. Am Abend? Nein, im Krankenhaus, um 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens? Ja, wir sind ja um 7 hingefahren, und bis die ganzen Untersuchungen waren, wurde noch ein Hubschrauber gerufen, sie sollte noch in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Moment mal, das Mädchen hat gesagt, ich muss sterben? Ja, sie hat gesagt, ich muss sterben. Und da wusste ich, ich habe das so aufgenommen, als wenn sie mir sagt, verabschiede dich jetzt von Wir mir. Wir reden von einem 6-jährigen Mädchen? Ja, ein 6-jähriges Wahnsinn. Kind. Und der Arzt hat im Nachhinein auch noch gesagt, sie hatte solch schlimme Leberwerte. Also das führt dazu, dass die Leber nicht mehr entgiftet. Mhm. Und dann gibt's so eine Ammoniakvergiftung, die geht ins Gehirn. Das wird dann so eine künstliche Gehirnentzündung. Und der hat gesagt, eigentlich hätte sie bei diesen Werten im Koma liegen müssen. Sie hat um 9 Uhr morgens zu dir gesagt, Mama, ich muss sterben. Ja. Wann ist deine Tochter dann verstorben? 2 Stunden später. 2 Stunden später schon. Ja, die haben 1,5 Stunden versucht, sie zu reanimieren. Sag mal, Carmen, wenn die Tochter, eine kleine Tochter, ich stelle mir das so herzzerreißend vor, wenn die zu dir sagt, Mama, ich muss sterben. Ja. Was macht man denn dann? Wie reagiert man denn da? Ja, ich habe das eigentlich als Signal gesehen in dem Moment, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Du hast es sehr ernst genommen. Ja, das war für mich klar, dass ich sie verlieren werde und habe das so für die 2 Stunden eigentlich so als stell dich darauf ein, dass du bald das Kind nicht mehr hast. War sie in diesen beiden Stunden noch bei Bewusstsein? Eine halbe Stunde danach ist sie dann in so ein Intensiv-OP gekommen und da fing dann diese Reanimierung an. Da konnte ich dann nicht dabei sein und warst du in der Todesminute bei ihr? Nein, das war ich nicht, aber die haben uns dann unmittelbar danach reingerufen. Ja, dann wollten sie noch mal untersuchen und da habe ich gesagt, das wollen wir nicht. Wir möchten unser Kind mit nach Hause nehmen. Das ist ja was ganz, ganz Ungewöhnliches wahrscheinlich. Ja, und das war irgendwie ganz witzig. Ich habe ein paar Wochen vorher von der Carmen Thomas irgendwie, war doch dieser Hallo Ü-Wagen oder so ähnlich. War früher eine berühmte Sendung hier im Hörfunk im BDR. Und die hatte in dieser Sendung gesagt, man kann Tote mit nach Hause nehmen. Ja, das kann man ja. Ja, sonst hätte ich das nicht gewusst. So, dann hast du veranlasst, dass dein verstorbenes Mädchen, dein Kind mit nach Hause kommt. Ja. Ging das dann schnell zu bewerkstelligen? Ja, die war nachmittags um 5 Uhr, war sie dann zu Hause. Wer hat sie nach Hause gebracht? Ein Bestatter? Der Bestatter. Der Bestatter. Ja. Hat der Bestatter dein totes Kind in einem Sarg nach Hause gebracht? Ja, das war ein Sarg und da war dann noch so eine Plastikhülle drum, ne? Mhm. Und da haben sie die dann mit draufgebracht. Wir sind ja dann vorher nach Hause gefahren, haben so die ganze Familie benachrichtigt und die Kinder darauf vorbereitet. Also ich habe noch 2 Kinder. Ah ja, und der Vater lebt der auch. Der war auch, der ist dann hinterher auch dazu gekommen. Jetzt kam deine Tochter mit dem Bestatter nach Hause. Ja. Die anderen 2 Kinder waren zu der Zeit wie alt? Michael war 4,5 und der Größere war 9. Ja, was habt ihr dann mit dem Sarg und der verstorbenen Tochter gemacht in eurer Wohnung? Also diesen Sarg haben die ja wieder mitgenommen. Wir haben zu Hause das Bett vorbereitet, wo sie liegen sollte. Mhm. Und dann kam der Bestatter, hat sie da in das Bett reingelegt. Wir haben dann Kerze auf, beziehungsweise der Kinderarzt kam dann hinterher noch vorbei, brachte eine Kerze, weil die hatte noch gefehlt, haben das alles wunderschön hergerichtet und haben alle Leute informiert, die sie vielleicht noch mal sehen möchten. Mhm. Und da sind auch ganz viele gekommen, weil sie sehr, sehr beliebt war. Lass mich mal kurz zwischendurch fragen. Du sagst, eines deiner Kinder war damals 4 Jahre. Ja. Was habt ihr mit diesem kleinen, was ist ein Junge? Ja. Ja, mit dem kleinen 4-jährigen Jungen gemacht. Habt ihr den Jungen auch rangeführt an das tote Kind? Ja. Ja, das war ja auch der Grund, dass die Kinder das auch im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Wie hat der ganz Kleine darauf reagiert? Der hat ihr zum Beispiel wirklich witzigerweise, er konnte sonst nie von seinen Süßigkeiten lassen, er hat ihr dann seine letzten Bonbons ans Bett gebracht. Wie rührend. Ja. Und die 9-Jährige? Der Neunjährige, ja, der war da nicht so. Also der hat einmal aufgeschrien, wie er es gehört hat, und hat das eher so still für sich, glaube ich, so ausgemacht. Ne? Wie lange war euer Kind bei euch in der Familie, das tote Kind? Von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. So lange? Ja. So lange. Und ich wollte dann noch mal sagen, dann sind da ganz viele Leute eben halt gekommen und wir haben dann an dem Bett alle gestanden, haben ihr noch ein Märchen vorgelesen, haben gesungen und also wir haben das wirklich, also versucht, das so schön wie möglich zu machen. Das heißt, ihr und du und die Familie hattet und ganz ausgiebig Zeit, euch zu verabschieden. Ja, genau. Und ich habe dann auch noch 2 Nächte neben ihr geschlafen. Das wollte ich gerade fragen. Kann man schlafen, wenn ein toter Mensch in der Wohnung ist? Kann man da normal schlafen? Also ich sag mal, man ist ja erstmal total müde, auch von den ganzen Ereignissen. Man schläft, man ist wach, man schläft. Ich bin dann aufgestanden, habe dann nachts die Anzeige gestaltet, habe mir da was so einfallen lassen, wie das so sein soll. Hat meine ganzen Eindrücke aufgeschrieben. Aber zwischendurch hast du immer wieder geschlafen. In dem Zimmer, wo deine tote Tochter lag, warst du alleine mit ihr? Ja. Wenn du dann eingeschlafen bist und dann vielleicht eine halbe Stunde geschlafen hast oder eine Stunde und bist dann wieder aufgewacht, dann kapiert man ja erst so die Realität. Wie war das dann, dieses Aufwachen und der Blick, da liegt mein totes Kind? Ach, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich habe einfach nur gedacht, ich will so lange wie möglich bei ihr sein. Mhm. Hast du viel geweint? Ja, aber ich sag mal, diese schmerzhafte Phase, die war, glaube ich, erst später so richtig, wo man so Weinkrämpfe kriegte, wo man das erstmal realisiert hat, was da überhaupt passiert ist. Ne? Wenn man so lange einen Leichnam beobachtet, sag ich mal, wenn man so nah dabei ist. Wie sehr hat sich deine Tochter im Laufe dieser Tage verändert, der Körper? Ach, das war eigentlich gar nicht so wesentlich. Mhm. Aber ich hatte für mich so das Gefühl, ich habe sie immer angefasst oder habe sie mal gewaschen, wenn ihr irgendwas aus dem Mund lief, und habe so auch für mich dann realisieren können, die ist nun wirklich tot. Mhm. Ne? Läuft toten Menschen etwas aus dem Mund noch? Ja, das war so hell, ein bisschen blutig auch noch. Ne? Und das habe ich dann immer abgetupft und den Montagmorgen, wie der Bestatter sie abholen wollte, dann habe ich noch meine Mutter geholt oder die ist gekommen und wir haben sie dann noch gewaschen, gekämmt und sie sollte ja in dem Jahr auch in die Schule kommen. Mhm. Und dann haben wir ihr die Sachen angezogen. Ich muss mal eben was trinken. Ja, mach mal. Haben ihr die Sachen angezogen, die eigentlich für ihre Einschulung gedacht waren. Mhm. Und wie der Bestatter dann kam mit dem mit dem Sarg, dann haben wir das auch noch alles selber gemacht, sie da reingelegt und ihr noch so, ja, Spielzeug, wo sie dran hing und Stifte für die Schule und solche Dinge haben wir dann alle noch mit in den Sarg gelegt. Als ihr sie fertig gemacht habt dann für den Sarg, waren deine anderen beiden Kinder, der Kleine und der Neunjährige, auch dabei? Nein, da waren sie nicht, aber sie hätten dabei sein können, wenn sie gewollt hätten. Ne? Wie war das dann, als dann endgültig dein Kind aus der Wohnung getragen wurde? Ja, das war erstmal sehr schlimm, aber ich hatte immer noch die Option, dass wir sie nochmal sehen können, weil sie dann bei dem Bestatter ja auch nochmal aufgebahrt war. Hast du das in Anspruch genommen? Ja, ja. Habe ich. Mhm. Und ich habe auch den Bestatter gebeten, nochmal Fotos zu machen. Ich selber habe Fotos gemacht und der Bestatter auch und habe gesagt, er kann auch ruhig Nahaufnahmen machen. Darf ich da was ganz indiskretes, intimes fragen oder sagen? Das ist für mich immer so fremd, wenn ich höre, dass Menschen Fotos von Toten machen. Mhm. Weil, also für mein persönliches Gefühl, ich würde das nicht gerne dann nochmal so sehen. Das ist aber bei dir anders. Ja. Ja, weil dir das hilft in der Verarbeitung. Ja, also ich wollte dieses Andenken haben. Ich wollte also diesen Moment eigentlich festhalten. Mhm. Ne? Manche Menschen sagen ja immer, ich möchte den Verstorbenen so strahlend, lachend, lebendig in Erinnerung haben. Mhm. Aber das ist bei dir anders. Das war nicht so, nee. Ja. Die Erinnerung hast du natürlich auch, aber du hast beides jetzt. Ja. Noch zum Schluss eine Frage kam, hat dein Kind so lange in diesem Zimmer gelegen. Was habt ihr dann mit und aus dem Zimmer gemacht danach? Ja, das war in unserem Schlafzimmer. Sie lag also eigentlich im Ehebett. Ach so, ne? So. Mein Mann ist dann rausgegangen, der hat dann bei den anderen Kindern geschlafen, weil der konnte das nicht. Hast du das Bett dann besonders gewaschen oder? Nee, ich hatte das vorher ja dementsprechend ausgestattet, dass da also auch nichts beschmutzt werden kann und sie hatte da ihre eigene Decke drin. Und dein Mann konnte dann so ohne weiteres wieder in dem Bett schlafen, wo seine tote Tochter gelegen hatte? Ja. Ja. Ich finde das sehr beeindruckend, was du erzählt hast, Carmen. Ich finde das auch sehr, sehr gut, dass ihr das gemacht habt. Und ich höre auch in der Art, wie du das erzählst, dass auch du sehr froh bist, dass ihr das so gemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind dann auch noch, das wollte ich dann nochmal dazufügen, wir sind dann noch danach 4 Jahre in so eine Trauergruppe gegangen und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das zu tun. Ja, ne? Ja. Liebe Carmen. Ja. Herzlichen Dank, dass du uns das so offen alles erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt Umgang mit Toten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, habe es ja gerade auch schon, die Erfahrungen haben im Umgang mit Toten. Also habt ihr schon mal Totenwache gehalten? Habt ihr schon mal einen Toten angefasst? Seid ihr konfrontiert worden, ohne das zu ahnen, mit einem Toten, mit einer Leiche, vielleicht bei einem Unfall oder bei einer großen Katastrophe? Oder habt ihr in anderen Kulturkreisen vielleicht schon Totenrituale miterlebt, die man sich hier so gar nicht vorstellen kann? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Anthony, 32, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sag ich Anthony? Anthony, richtig. Ja, genau. Ein Engländer. Ja, nicht wirklich. Also halb Amerikaner, sozusagen. Aber hier geboren und aufgewachsen. Ja. Ja, toll, dass ich mal durchkomme. Ich höre deine Sendung fast regelmäßig, immer wenn ich dazukomme. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, freue mich, dass du da bist. Ja, schön. Zu einem sehr ernsten Thema. Ja, zu einem sehr ernsten Thema, das ist richtig. Bei mir ist es schon 8 Jahre her, dass ich mit einem Toten konfrontiert wurde. Das letzte Mal. Vorher schon mal, aber das letzte Mal. Und zwar, ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen, nicht weit. Ich hatte damals eine Freundin, die kam aus Oberbayern und das war so die richtige Mischung aus irgendwie Naturmädchen und toller Frau. Mhm. Und wir hatten einen Hund gemeinsam, also der Hund lebt noch, aber wir sind nicht mehr zusammen. Und sie hat gerne lange Spaziergänge mit diesem Hund gemacht. Ja. Wir wohnen am Waldrand, oder wir haben damals am Waldrand gewohnt. Ja. Und sie hatte ein spezielles Hobby, sie ist gern abseits der Waldwege gelaufen, tief in den Forst rein und hat Knochen gesammelt. Ja. Was von Tieren? Von verstorbenen Tieren, ja, genau. Ja. Ich meine, Tiere sterben auch ziehen sich halt zurück. Warum hat sie diese Knochen gesammelt? Das war ihre Faszination. Also sie hat... Was hat sie denn damit gemacht mit den Knochen? Also manche hat sie einfach nur mal als Trophäe mitgebracht und gezeigt, was, wenn das ein Oberschenkelknochen war oder so. Mhm. Aber sie hat auch ganze Köpfe mit dem Geweih drauf gefunden. Mhm. Und das ist dann so eine Trophäe, das hat sie sich dann halt aufgehoben. Ja, da hatten wir dann 2, 3 oder 4 von. Also sie hat vielleicht im Jahr einmal so einen großen Fund gemacht. Mhm. Ja. Ein kurioses Hobby. Ja, ja, schon. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und unser Hund war da sicherlich auch ihr eine Hilfe, weil der halt dann doch auch gerne mal angeschlagen hat, wenn er was gefunden hatte. Ja, ja. Und irgendwann kam sie, das war samstags, kann ich mich noch gut dran erinnern, so war schon früher Abend, so knapp 18 Uhr, kam sie halt ganz, ganz aufgelöst und wir wohnen direkt am Waldrand zu mir und sagte, sie glaubt, sie hat einen Toten gefunden. Mhm. Ich sag, ja, was heißt, du glaubst? Habe ich ihr dann gesagt, ja, und dann meinte sie, es ist auf jeden Fall ein Kopf und da sind auch 2 Augen drin und da liegen viele Knochen und ja. Dann habe ich gesagt, okay, sie hatte kein Handy zu der Zeit da dabei. Mhm. Habe ich gesagt, habe ich meins mitgenommen, gesagt, dann führ mich mal hin. Mhm. Und dann sind wir da hin und als wir da halt hinkamen, es war also ewiger Weg. Bei Tageslicht? Ja, ja, ja, also es wurde ganz langsam, also die Sonne so ins Rot getaucht sozusagen. Mhm. Und dann kamen wir da hin und zwar so Tannenwälder und sehr dunkel halt. Und dann kamen wir da hin und dann lag da wirklich ein menschlicher Schädel. Wie stark verwest war der Schädel? Der Kopf. Größtenteils verwest. Also es waren noch so... wie so von dieser Kopfschwarte nennt man das, und ein paar Teile dran, Haare noch ein bisschen und die Augen haben halt, also konnte man nur noch sehen, dass es halt die Augäpfel sind, die haben halt da rausgeguckt, ansonsten weitestgehend skelettiert halt und die Wirbelsäule konnte man noch gut sehen und ansonsten so Rippen, die lagen oft rechts oder links oder, also wie ich später erfahren habe, haben halt Tiere an der Leiche schon gearbeitet. Ja. Und, aber das muss doch für euch beide und für dich auch ein super Schock gewesen sein. Das war schon, ja, das war ein Schock. Also es war wirklich ein Schock und vor allen Dingen in dem Moment, als wir realisiert haben, hier liegt ein Mensch. Das ist wirklich ein Mensch. Ja. Und oder war ein Mensch, ja, und der ist hier verstorben wahrscheinlich oder hingebracht worden, wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht. Roch es da stark noch? Nein. Nee, das war alles schon vorbei. Das war schon, ja. Nee. Das roch da nicht. Also mehr. Vom gesamten Körper war nur noch das Skelett da. Ja, Skelett, aber auch nicht mehr so ganz zusammenhängend. Das war schon zerrissen teilweise und manches hat auch gefehlt, ja. Aber es war, man konnte klar sehen, Mensch. Das war dann am Abend, du sagst, es dämmerte so. Ja, das war so ihr seid mitten, vor 7 ungefähr. Ja, ihr seid mitten im Wald und habt eine skelettierte Leiche eine gefunden. Eine skelettierte Leiche, Was habt ihr gemacht? Ja, ich habe dann, also in dem Moment, wenn man das realisiert, überschlagen sich halt die Gedanken und man wird dann hektisch. Und dann habe ich halt 110 gewählt. Und noch während ihr da standet? Ja, ja. Wir standen dann da und war auch der Empfang nicht so optimal. Und dann habe ich halt nur gesagt, ja, wir sind hier im Wald und wir haben einen Toten gefunden. Ja, wo sind sie denn genau? Ja. Wie sagt man das, ne? Wie erklärt man das? Das ist unmöglich, ja. Also ich könnte niemandem erklären, wie man da hinkommt. Und dann haben die aber einen ganz guten Vorschlag gemacht und haben gesagt, da gibt es ein Forsthaus, dass man sich da trifft. Ah ja. Und dann führen wir die Beamten dann da halt hin. Also dann seid ihr zu dem Forsthaus gegangen und die Polizei kam dahin. Auch. Genau. Also klar, da wollte auch keiner mehr dann da alleine oben bleiben und der andere geht zur Polizei, sind dann zusammen da runter. Und den kamen dann auch nicht mit einem Auto oder so, dann kam ein ganzer, mehrere Wagen. Ganzer Konvoi, wahrscheinlich Gerichtsmediziner. Genau, und ja, die kamen dann hinterher, aber erstmal kam also Polizei und auch so wie so THW, ach so, weil man konnte es direkt nicht anfahren und die brauchen auch Licht und alles. Ja. Und und dann sind wir da, haben wir die halt da hingeführt und da mussten wir von dort aus vielleicht 25 Minuten noch laufen, quer durch den Wald. Und dann haben die uns schon auf dem Weg dahin gesagt, also wo sie laufen, da läuft kein normaler Mensch. Dann haben wir uns schon gedacht, oh Gott, nicht, dass sie uns da jetzt irgendwie mit in Verbindung bringen. Ja. Ach so. Ja, ja, ich meine, klar, ich meine, es könnte ja auch sein. Ja. Was ist denn hinterher dann, weißt du irgendwas, was ermittelt worden ist? Ja, das ist ja der Witz. Also das weiß ich. Es ist dann so gewesen, die haben dann diese Sachen, also den Mensch eingesammelt, also Knochen und die Überreste halt eingesammelt, die kamen in die Gerichtsmedizin und man konnte dann anhand von dem Gebiss identifizieren, es war also ein Mann, ein älterer Mann, 72 Jahre und die Geschichte war die, also so knappe 5 Kilometer entfernt, praktisch rückseitig von diesem Berg gibt es 2 Seniorenheime und der war Alzheimer erkrankt, also dement, und ist da in diesem Garten, wo die spazieren gehen könnten, muss er irgendwie rausgekommen sein. Und hat sich verirrt. Ach, wie schrecklich. Er hat sich verirrt und ist letztendlich verdurstet und verhungert und verdurstet im Wald. Ah, wie schrecklich. Und als wir da standen ganz oben, als die Polizei da angerufen haben und wir waren da noch so 5 Minuten, weil wir wussten, die brauchen eine Weile, bis die am Forsthaus sind. Da haben wir auch so gedacht, das sind, bisher kam uns der Wald immer als was sehr Schönes vor. Aber wenn man da, was der Mensch dann empfunden haben muss, Kann man rekonstruieren, zu welcher Jahreszeit er dann gestorben ist? Ja, das war, also wir haben ihn gefunden, das war Juli. Ja. Und das war dann dementsprechend 4 Monate vorher. 4 Monate vorher, das heißt, es war Frühjahr. Früher, genau. Es kann kalt noch sein. Genau, kalt, nass. Nass, wie furchtbar. Genau, wie furchtbar. Kalt, nass. Und wenn man sich da, man wagt sich gar nicht hineinzudenken, was dieser Mensch vielleicht da auch noch wahrgenommen hat. Ja. An Ängsten und Panik und Verzweiflung. Ja. Das ist unvorstellbar. Ja, das stimmt. Also er wurde ja auch vermisst, logischerweise. Mhm. Ich meine, es gab Angehörige und wir haben von den Angehörigen einen Brief bekommen, und da war unterzeichnet von der ganzen Familie, da hat jeder unterschrieben, also waren ziemlich viele Unterschriften, dass sie ganz dankbar waren, dass wir das, finde ich aber sehr nett, gefunden haben. Ja. Und dass sie jetzt Gewissheit haben und auch eben was zum Bestatten haben. Mhm. Und dass sie halt einfach da froh sind, dass wir ihn gefunden haben. Anthony, was ist denn aus dem bizarren Hobby deiner Freundin geworden? Gut, wir sind heute leider halt nicht mehr zusammen. Ja. Ist sie denn noch weiter Knochen sammeln gegangen? Aber sie ist weiterhin, klar. Also sie macht das weiterhin. Und aber sie macht das nicht irgendwie, sie ist nicht Biologin vom Beruf, oder? Nee, überhaupt gar nicht. Ist einfach nicht. Nur ein Hobby? Nee, das ist einfach ein Hobby. Sie ist zwar im medizinischen Bereich schon tätig, aber ist einfach ein Hobby. Schon sehr schräg, muss ich sagen. Ja, aber es ist einfach so, wie die Vorrednerin teilweise ja schon sagte, Tod und das ist ja was sehr Verborgenes häufig und findet ja nicht an der Oberfläche statt, sondern meistens in dunklen Zimmern, in Krankenhäusern und bei Tieren. Die verkriechen sich. Die gehen ganz weit weg. Und andererseits, dieses bizarre Hobby deiner Freundin hat dazu beigetragen, dass die Angehörigen dieses alten Mannes jetzt Gewissheit haben, was geschehen ist. Ja, und ganz einen Ort zum Trauern haben und ihn bestatten konnten. Ganz genau. Ja. Und in dem Moment, also das hat man auch so irgendwie empfinden können, dass es wie wenn einem da auch so von Seiten, das klingt zwar bizarr, aber so von diesem Verstorbenen Dankbarkeit entgegenkommt. Ja, ja. Dass der da halt jetzt, klar, man konnte ihn nicht retten, aber man hat ihn wenigstens gefunden. Mhm, ja. Und ja. Anthony, ich danke auch dir für deinen Anruf. Dankeschön. Dass du uns das erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Du Dankeschön, ja? Tschüss. Tschüss. Hier ist Rocco. Rocco, 37. Hallo, Dom. Hallo, guten Morgen, Rocco. Hallo, Domian. Hallo. Du meldest dich auch zu unserem heute sehr ernstes Thema, Umgang mit Toten. Ja, genau. Erzähl mal. Ich habe gestern deinen Aufruf da doch angesprochen. Ja. Aber mal, also das Thema Totenwache, wenn auch das, was wir da gemacht haben, nicht direkt die Totenwache war, also nicht unbedingt das danach, sondern eigentlich das andere, das davor, ich weiß nicht, wie man das nennt, also ein wachen bis zum Tod eigentlich oder in den Tod begleiten. Um wen geht es denn? Es geht um meinen Vater. Um den Vater. Und wann ist dein Vater verstorben? Das war im Februar diesen Jahres. In diesem Jahr. Wie alt ist dein Vater geworden? Nur 63. Nur 63. Plötzlich verstorben? Nein. Also möchte ich auch nicht angedeutet haben. Also schlussendlich... Eine schwere Krankheit hat er. Ja, also mehrfachen, also multiplen Krebs und die schlussendliche Geschichte war meine Lungenentzündung und nach einem Schlaganfall, also ein bisschen kompliziert. Ist dein Vater in einem Krankenhaus gestorben oder zu Hause? Das war auf einer Palliativstation im Krankenhaus. Ja. Was hast du jetzt genau erlebt mit deinem Vater? Also es war, wenn wir jetzt mal so die letzten, also den Werdegang dahin, den lasse ich mal weg. Ich glaube, so detailliert muss das nicht sein, aber ich habe einen Anruf bekommen von seiner Lebensgefährtin, die dann sagte, du bist, also weil ich 400 Kilometer weit weg wohne, und die sagte dann, du komm bitte, ich glaube, es geht am Ende entgegen. Ja. Und das war dann schon eben inklusive Lungenentzündung und eben schon im Krankenhaus gelandet, wo dann die Ärzte dann auch sagen, irgendwie, okay, also wir glauben jetzt davon, erholt er sich nicht mehr. Dann bist du hingefahren. Genau, und es war aber in dem Sekunde nicht machbar, und das Ganze war dann also schlussendlich doch relativ kurzfristig, und ich kann sagen eigentlich, dass ich das nur noch mit Glück erlebt habe. Dass du so eben noch geschafft hast, denn 400 Kilometer ist ja nur eine Strecke. Genau, also wobei es jetzt da nicht um Stunden, sondern um Tage geht, weil wir gesagt haben, wir sprechen dann morgen nochmal, heute Abend schaffe ich es nicht mehr, ich habe kein Auto und die Züge sind schon alle weg. Okay, als du dann da warst, was hast du da erlebt? Mein Vater war bereits also weggedämmert, er war wegen seiner Entzündung, also A, unter Medikamenten und B, auch unter Morphin, also wenn man jetzt mal neben der medikamentösen Wirkung eben das Rauschmittel da beeinflusst, und war also auf keinen Fall mehr wach. Der hat das also dich nicht direkt bewusst mehr gesehen? Nein. Nein. Und dann? Also wir haben uns da getroffen, das ist dann seine Lebensgefährtin und ihre Kinder gewesen und ich. Und haben dann da eigentlich Zeit verbracht. Also wir waren dann das ist nur unkleinern, aber ich glaube so circa 18 Uhr da. Und das ging dann so etwa bis Mitternacht. Mit einer verhältnismäßig guten Stimmung, also man will dann ja auch kein schlechtes Karma verbreiten und so weiter. Und irgendwann war dann klar, dass man das jetzt nicht bis in alle Ewigkeit zu viert treiben kann. Und haben uns dann eben dazu entschlossen, dass wir das jetzt splitten und eben so eine Art Wache halten, um ihn nicht allein zu lassen. Ja. Und dann. Euch war klar, dass er sich im Sterbeprozess befindet? Ja, also wir sind ganz fest davon ausgegangen. Es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn der Alte uns nochmal ein Schnippchen schlägt in der Erwartung. Ne? Aber so, habt ihr euch aufgeteilt? Wer ist dann zuerst da geblieben? Da geblieben ist der Sohn seiner Lebensgefährtin und ich. Ja. Und ihre Tochter und sie haben sich, also man kann eigentlich nur sagen, Pause gemacht, kurze Auszeit genommen und waren dann so verblieben, dass wir dann halt ein paar Stunden später, wie es uns dann passen mag und wie so der Energiezustand ist, wenn man so will, das dann wechseln. Ne? Ist dein Vater innerhalb dieser Zeit, als du da warst, dann verstorben? Ja. Ja. Wie waren die letzten Minuten deines Vaters? Ja, also vor allem extrem intensiv, also natürlich auch traurig und so, ne, ist klar. Aber obwohl er nicht mehr wach war, also man hat gemerkt, dass da was passiert, also Herzschlag wird langsam, war eben, wie gesagt, Lungenkrebs, also da ist dann zusammen mit der Lungenentzündung, da ist dann natürlich auch keine große Kraft mehr in dem Körper und schon gar nicht beim Atmen. Und du siehst also, dass dieser Körper irgendwie große Mühe hat, der Organismus große Mühe hat, da seine Arbeit zu verrichten. Ne? Mhm. Und dann wird halt der Atem flacher und man spürt also förmlich, wie das Leben entweicht. Ganz genau. Mhm. Also aber genauso wie du das formulierst, das Leben entweicht, und zwar bis zum letzten Atemzug. Ne? Hat er sich sehr gequält? Also ich glaube, nein. Also ich glaube, er hat es soweit gut machen können, aber es ist auch nicht, also auch wenn er, sagen wir mal, unter Drogen stand, also ihm lief dann da in den letzten Momenten noch so zwei Tränen über die Wangen, also du hast schon gemerkt, dass der Körper da mit was kämpft, was jetzt irgendwo zwischen extremer Anstrengung oder Schmerz sein kann. Ja. Während dieser Zeit, ihr wart zu zweit in dem Zimmer, ne, so war's. Habt ihr geschwiegen oder habt ihr zu ihm noch etwas gesagt oder habt ihr einfach da gesessen und wart für ihn da? Nee, das war sogar also sehr aktiv, wenn man so will. Also ich würde jetzt mal sagen, vor allem ich, also als, ich sag jetzt mal, erster und einziger Sohn, wenn man so will, ihr habt da irgendwie mehr gesagt als der andere, der also sehr, sehr anteilnehmend, mit größtem Respekt und Hochachtung auch vor ihm. Also du hast noch deinen Vater angesprochen. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, ja. Und ich habe, also vor allem habe ich ihm eigentlich in dem Prozess zugeredet. Ne? Ich habe gesagt, komm, atme nochmal und so. Und dann sehr, also in dem Moment, wo man gemerkt hat, der Körper kämpft und will vielleicht nochmal atmen, so eine Art aufbäumen, und aber die Luft geht nicht rein, und dann komm, atme noch einmal. Und die Sekunde des Todes oder die Minute des Todes, als ihr das dann verstanden habt, jetzt ist es passiert. Herrschte dann Stille? Ja, das war schon still, aber ich muss sagen, dass gleichzeitig, also, weil wenn du sagst, eine Minute kann ja unendlich lang sein, ne? Und ich habe halt gleichzeitig, wir haben dann seine Lebensgefährtin angerufen und ihre Tochter, und waren dann also innerhalb kürzester Zeit wieder vier Leute. Nachdem wir festgestellt haben, ist jetzt so der letzte Abschnitt, der allerletzte. Ich habe diese Präsenz gemerkt, und ich wurde auch keinem vorenthalten. Ich meine, das Bett hat nun mal nur so und so viele Seiten, wie es hat, und man kann auch mal so richtig anfassen, kann man Menschen dann auch nur einmal. Es waren dann ganz viele Leute da, aber da war er schon verstorben. Da war er, also beim ich sag jetzt mal Abtreten, da waren wir drei. Wie lange habt ihr dann hinterher dann noch Totenwache gehalten? Ich glaube, wir waren noch, ich denke so um die 2 Stunden waren wir noch da insgesamt. Ja. Wir haben gerade, also wir waren nicht die ganze Zeit im Raum. Ich denke, wir waren noch so eine halbe, dreiviertel Stunde im Raum, und irgendwann hat man das Gefühl, es kühlt jetzt ab, der Geist beflüchtigt sich so langsam. Ja, sorry, du zuerst. Du sagst, und dann waren wir noch? Und dann waren wir noch im, also einen Raum weiter in der Palliativstation, und dann haben die Schwestern gesagt, ja, wir decken ihn jetzt mal zu und machen, also falten seine Hände und so weiter, und dann sind wir nochmal zurückgekommen. Also wir waren die ganze Zeit sehr in der Nähe, aber nicht mehr im Raum. Herr Rocco, ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen, ich habe gerade mit einer Anruferin noch drüber gesprochen. Hast du oder habt ihr klar geregelt mit dem Vater, was nach, wie die Beerdigung stattfinden soll und welche Wünsche er hatte? Ja, also es gab von ihm einen klaren Wunsch, seine Asche möchte er gern in Arizona verstreut haben. Wo? In Arizona. In Arizona? Ja, der hat länger in seiner, also vor allem beruflich sehr erfolgreichen Zeit, viel Zeit darin verbracht, also mehrere Male zwischen 3 und 6 Monaten sowas, und auch viele gute Sachen erlebt und alles sehr intensiv. Und also ist das dann auch so geschehen? Das ist auch so geschehen, ja. Die Asche ist in Arizona wo verstreut worden oder beerdigt worden oder wie? Ja, nee, im Grand Canyon. Im Grand Canyon? Ja. Du sagst das so normal. Ich bin da ganz erstaunt, dass das möglich ist. Wie macht man das? Verstreut man die einfach dann so in der Luft oder wie geht das? Ja, also das, was wir gemacht haben, das ist genau das, was du sagst, in der Luft verstreut. Also ich würde sagen, das obliegt dann jedem selbst, aber... Das darf man da so? Das darf man, es gibt da so ein... Also im Prinzip ist es das Standesamt, also von der Funktion her, aber die sind halt auch dafür zuständig, und mein Vater hatte vielleicht einen außergewöhnlichen Wunsch, aber weiß Gott, nicht der Einzige gewesen. Und die haben dann irgendwie gesagt, komm, gehen Sie doch da an den und den Fleck da, also ist ein bisschen ruhiger und nicht so touristisch. Und haben da quasi also höchst offizielle Erlaubnis bekommen. Und da steht man, dann kann ich mir so verstehen, dass du stehst dann mit der Urne deines Vaters, öffnest die Urne und verstreust seine Asche quasi in eine Schlucht hinein. Das haben wir so gemacht. Das hätten andere auch anders machen können. Ja. Vielleicht verbuddeln die das irgendwo oder stellen das einfach nur hin. Und wir haben es aber richtig nach unten gestreut. Ist das nicht ein ganz furchtbarer Moment, die Asche des Vaters zu sehen? Nee, also es war zwar speziell, ohne Frage. Also vor allem, weil ich habe noch nie menschliche Asche gesehen. Das ist eine recht spezielle Substanz. Welche Farbe hat sie? Die ist grau, also grau wie Asche sein soll, aber mit schwarzen und weißen Partikeln. Ah, ja. Mhm. Und sehr, also verhältnismäßig grob eigentlich, überhaupt nicht fein. Mhm. Ne? Und also deutlich sandiger, als man sich das vorstellt. Lieber Rocco, ich muss leider unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Danke auch dir sehr, dass du uns von deinem sehr intimen Moment erzählt hast. Das sind ja alles intime Momente, von denen ihr alle heute erzählt habt. Ich danke euch dafür und dir auch, Rocco. Und wünsche dir persönlich alles Gute von Herzen. Danke sehr, Dieter. Und macht weiter so, dein Team und du. Dankeschön, Rocco. Tschüss. Jo, ciao. In der Technik heute Nacht Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr zu jedem Thema anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.